Teil 25 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von einem tapferen Schneider, Version 2. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch vor dem Fenster. Da kam eine Bauersfrau die Straße daher und rief: "Gub muss feil, gub muss feil." Da streckte das Schneiderlein seinen Kopf zum Fenster hinaus und rief: "Hier herauf, liebe Frau, ihr macht einen guten Kauf." Als die Frau hinaufkam, besah es alle Töpfe. Zuletzt kaufte es sich ein Viertelpfund. Danach schnitt es ein Stück Brot über den ganzen Leib, schmierte das Mus darauf, legte es neben sich auf den Tisch und gedacht: "Du wirst gut schmecken, aber erst will ich eine Kamisol fertig machen, ehe ich dich esse." Fing an zu nähen und machte große Stiche vor Freuden. Indes ging der Geruch von dem Mus auf und zu den Fliegen. Da kamen sie in Menge und setzten sich auf sein Musbrot. "Wer hat euch zu Gast gebeten?" sagte es und jagte sie fort. Es dauerte aber nicht lange, so kamen sie von neuem und ließen sich noch zahlreicher auf das Musbrot nieder. Mein Schneiderlein ward bös, ergriff einen großen Tuchlappen und: "Ich will's euch geben", schlug es drauf. Danach zog es ab und zählte, wie viel es getroffen. Da lagen 29 tot vor ihm. "Du bist so ein Kerl", sprach es, und verwundert über sich selbst und in der Freude seines Herzens nähte es ein Gürtel und stickte darauf: "29 auf einen Streich." "Du musst in die Welt hinein", dachte der Schneiderlein, band sich den Gürtel um den Leib und suchte im Haus, ob nichts da wäre zu mitnehmen. Da fand es einen alten Käse und steckte es in die Tasche. Unterwegs fing es einen Vogel, da musste er auch hinein. Das Schneiderlein stieg auf einen hohen Berg. Wie es oben hinkam, da saß auf der Spitze ein großer Riese, zu dem sprach es: "Kamerad, wie geht's? Es sieht euch wohl von hier oben in der Welt um. Ich will mich auch hier hineinbegeben." Der Riese aber blickte ihn verächtlich an und sprach: "Du bist ein miserabler Kerl." Das Schneiderlein knöpfte seinen Rock auf, zeigte dem Riesen den Gürtel. "Da kannst du sehen, was für einen Mann du vor dir hast." Der Riese las die Worte: "29 auf einen Streich." Und weil er meinte, 29 Menschen auf einen Streich erschlagen, fing er an, Respekt vor dem Schneiderlein zu kriegen. Doch wollte er es prüfen. Da nahm er einen Stein und drückte ihn so stark, dass das Wasser herauslief. "So stark bist du doch nicht." "Wenn's weiter nichts ist", sagte der Schneiderlein, "das kann ich auch." Darauf griff es in die Tasche, holte einen vollen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief. Geld, das war noch besser. Der Riese verwunderte sich, nahm einen Stein und warf ihn so hoch, dass man ihn kaum mehr sehen konnte. "Das mach mir nach." "Der Wurf war gut", sagte der Schneiderlein, "doch hat dein Stein wieder zur Erde fallen müssen. Ich aber will deinen werfen, der soll gar nicht wiederkommen." Dann nahm es den Vogel aus der Tasche und warf ihn in die Luft und der Vogel flog ganz fort. "Wie gefällt dir das?" Der Riese erstaunte, schlug sich zu ihm und sie gingen zusammen weiter. Da kamen sie an einen Kirschbaum. Der Riese nahm die Krone, bog sie herunter und gab es dem Schneiderlein, dass es auch davon essen konnte. Das Schneiderlein aber war zu schwach und konnte der Stärke des Baumes nicht widerstehen und ward mit in die Höhe geschnellt. "Was ist das?" sagte der Riese. "Hast du die schwache Gerte nicht halten können?" "Das ist ja nichts", antwortete das Schneiderlein dazu, "für einen, der 29 auf einen Streich getroffen hat. Weißt du, warum ich es getan habe? Da unten, da schießen die Jäger in das Gebüsch. Da bin ich flugs über den Baum hinübergesprungen. Das tust du mir nicht nach." Der Riese glaubte nun, es übertreffe niemand auf der Welt das Schneiderlein in Stärke und Klugheit. Das Weitere fehlt. Ende von einem tapferen Schneider, Version 2, gelesen von Elli, Juni 2012.